Lektion 4, Hörtext 4. Aber ein solcher Sommerurlaub auf den Kanarischen Inseln für die ganze Familie, so wie du dir das vorstellst, Vera, der wird ganz schön teuer. Martin und Anna sind ja jetzt älter, da müssen wir diesmal für 4 Personen den vollen Flugpreis bezahlen. Ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Nicht leisten? Bei meinem Gehalt, aber Herbert. Jeden Monat bringe ich 6.000 Mark nach Hause. Das ist ja nun nicht gerade wenig. Wenn wir uns damit keinen Urlaub leisten können, dann musst du halt mehr beim Haushaltsgeld sparen. Du hast doch fast das ganze Geld zur Verfügung. Mir bleiben doch nur 400 Mark als Taschengeld. Das ist ja nun wirklich nicht viel. Aber immer noch doppelt so viel wie mein Taschengeld. Sparen beim Haushaltsgeld. Wie stellst du dir das denn vor? Weißt du eigentlich, was das Leben heute kostet? Wann warst du denn das letzte Mal im Supermarkt, Vera? Du kennst doch nur die teuren Boutiquen, wo du deine Kleider kaufst. Und das geht ja dann auch von unserem Bankkonto runter. Das merkst du nur nicht, weil du immer mit deiner Kreditkarte zahlst. Und die ganzen teuren Kosmetika, da könnten wir sicher auch etwas sparen. Du weißt ganz genau, dass ich im Büro gut angezogen sein muss. Schließlich muss ich die Firma repräsentieren und überhaupt, ich verdiene das Geld. Du gibst es aus. Und jetzt soll ich noch sparen. Das ist ja wohl die Höhe. So, jetzt reicht's mir aber. Glaubst du denn, ich schmeiße das Geld zum Fenster raus? Weißt du eigentlich, was wir jeden Monat an festen Kosten haben? Dann pass mal auf. Alleine die Wohnung kostet mit Nebenkosten schon 1950 Mark. Dazu kommen noch 250 Mark für Strom und mindestens 150 Mark Telefon. Dann haben wir Versicherungsbeiträge von 450 Mark und das Auto kostet auch mindestens 400 Mark. Für Seife, Cremes und so weiter geben wir mindestens 150 Mark aus. Bei der Körperpflege ist das teuerste ja gerade gut genug für dich. Für mich? Und was ist mit deinem Rasierwasser und deinem Deo? Etwa genauso viel brauchen wir für die Zeitungsabonnements, Kino, Theater und so weiter. Und dann natürlich das Taschengeld für die Kinder, nochmal 120 Mark. Das sind feste Kosten von... Moment, da... Ja, jetzt mache ich es ganz genau. Von 3.620 Mark. Dein und mein Taschengeld noch nicht gerechnet. Und gegessen haben wir dann auch noch nichts. Bleiben ja immer noch knapp 2.000 Mark. Du willst mir doch nicht allen Ernstes erzählen, dass wir für 2000 Mark im Monat speisen. Haha, 2000 Mark, dass ich nicht lache. Wenn du mal einen Blick in unser Haushaltsbuch werfen willst, aber bitte, dann siehst du, dass wir in der letzten Zeit nur 1000 Mark im Monat für Essen und Getränke gebraucht haben. Und frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Schließlich musste ich davon auch den Champagner und den Hummer für die Dinnerpartys mit deinen diversen Geschäftsfreunden bezahlen. Und sonst täglich Fleisch und Gemüse. Das ist halt teuer. Nur mit Suppe bist du ja auch nicht zufrieden. Also gut, Herbert, aber sind dann nicht immer noch mehr als 500 Mark übrig, die wir sparen können? Selbstverständlich. Wenn du im nächsten Jahr auf neue Kleider und Kostüme verzichtest, ergibt sich eine Kostenersparnis von 300 Mark. Kleidung für die Kinder und mich kostet maximal 200 Mark im Monat, aber im Moment geben wir 500 Mark dafür aus. Und die paar Mark, die im Moment jeden Monat übrig bleiben, die sparen wir ja sowieso schon für besondere Anschaffungen, für neue Möbel, ein neues Auto oder halt für den Urlaub. Ach so, ja, dann sparen wir ja schon etwas. Wie viel haben wir denn dann schon für den Urlaub?